Na, was gibt's? Ich komme um einen Rat, Genosse Vorsitzender. Was ist los? Mein Mann ist Kommunist. Hm? Sitzen gelassen hat er mich. Nein, er will nicht. Setz dich. Grund? Wurde Kommissar. Spuckt große Bogen. Jetzt hat er sich eine von der Intelligenz genommen. Wie heißt er? Savandejew, Pjotr Ivanovich. Ist Leiter der Badeanstalt. Nennt sich Kommandeur. Draußen im Vorzimmer sitzt er, als er hörte, wohin ich gehe, da ist er immer hinter mir her. Er und sein Saufkumpan, der Badewärter. Savandejew soll reinkommen. Ja. Savandejew, reinkommen. Danke, Herr Sekretär. Savandejew. Jawohl. Pjotr Ivanovich. Ja. Du sollst ein ganz hübscher Schnapsbruder sein. Deine Sauna und Badeanstalt ist auch nicht in Ordnung. Ausgerechnet jetzt, wo der Flecktyphus auf die Stadt übergreift. Ja, das ist doch ein Missverständnis. Und was ist das deiner Meinung nach? Etwa auch ein Missverständnis? Jawohl. Ein Missverständnis. Er lügt, Genosse Vorsitzender. Jetzt will er es nicht wahrhaben. Genosse Sekretär. Ich als verantwortlicher Werktätiger und als altes Mitglied der Partei... Altes Mitglied der Partei? Alles in allem bist du ein halbes Jahr in der Partei. Ja, aber mit dem Herzen bin ich schon seit 1905 auf Seiten der Partei gestanden. Ja, mit dem Herzen? Ja, schön und gut. Aber heute und hier brauchen wir Tatsachen und brauchen Taten. Na eben! Mhm. Und ich als verantwortungsbewusster... Arbeiter. Werktätiger. Na, übrigens kenne ich ja das Parteistatut. Mhm. Da steht ja kein Wort drin vom Privatleben. Ehefrau, ich meine, das ist doch wohl eine Privatsache, nicht? Und wenn du deiner Frau das Messer an die Kehle setzt, weil sie nicht weiß, wohin mit dem Kind, oder sie ausbeutest, ist das dann auch Privatsache? Ja, und wenn ich nicht mit ihr zusammenleben will, hm? Und man mich mit Gewalt dazu zwingt, ist das dann keine Ausbeutung? Hm? Wo bleibt denn da die Freiheit? Wofür haben wir denn... unser Blut vergossen. Wofür haben wir denn gekämpft? Wir unter anderem auch dafür, dass es solche Rüpel wie dich nicht mehr geben soll. Du weißt doch ganz genau, dass deine Pflicht ist, diese Frau zu unterhalten, bis sie geboren hat. Und für dein Kind zu sorgen, bis es herangewachsen ist. Was spielst du denn dumm? Und wenn es gar nicht mein Kind ist, hm? Wieso nicht deins? Vielleicht seins, oder wer weiß denn, von wem sie es hat? Er lebt! Oh mein Gott! Mein Gott, ich will auf der Stelle in die Erde versinken! Da ich bekreuzige mich so ein Schub, ich will auf der Stelle... Los, verdammt, Donnerwetter! Wir sind nicht auf dem Markt. Sag die Wahrheit. Hast du mit dem da auch was gehabt? Mit diesem Kerl? Pfui! Mit dieser Missgeburt? Diesem Drecklappen? Der für einen Selbstgebrannten seine Seele verkauft? Das Kreuz drauf, dass der von dem da einen Schnaps gekriegt die hat. Die Lügt ja! Die Lügt ja wie gedruckt! Endlich mit dem Bekreuzigen auf! Wir sind hier nicht in der Kirche. Das ist ein ganz ausgekochtes Frauenzimmer. Das ist eine Straßenschlampe. Bitte, hier ist mein Zeuge. Hey du, wie heißt du? Gladkov. Bist du in der Partei? Nein. Beruf? Badewärter. Bei ihm. Wir sind Landsleute. Hast du mit ihr was gehabt? Ja oder nein? Ja, ja natürlich. Ich habe. Na, das ist dann wohl alles. Ich jetzt. Meine Arbeit wartet auf mich. Als Werktätiger in verantwortlicher Position kann ich es mir nicht erlauben. Komm, Gladkov, gehen wir. Wohin? Wir liegen noch vor Anker. Da ihr beide... ohne eine eheliche Gemeinschaft mit dieser Frau in Abrede zu stellen, die Vaterschaft aber an dem Kind nicht anerkennt, so ist durch das Gericht... Komm, Kolja, schreib mal. Jawohl! So ist durch das Gericht von beiden hier ein Drittel des Gehalts, einschließlich Pajok, zugunsten von Mutter und Kind einzuziehen. Gut. Den Bürger Savandejew ist das Parteibuch wegen unkommunistischen Verhaltens abzunehmen. Dazu haben Sie ja gar kein Recht. Gleichzeitig ist er als Leiter der Badeanstalt zu entlassen. Zurückgehen. Jawohl, schon passiert. Das ist ja willkürlicher Terror! Keine Sorge, die Bestätigung durch das Parteikomitee garantiere ich. Da werde ich mich eben beim ZK beschweren. Bis zu Lenin gehe ich. Ja, von mir aus bist du Karl Marx. Guten Morgen.